Es streiten alle Menschen sich heut viel zu viel herum, denn was der eine übel nimmt, das nimmt der andere krumm. Ich kann die Menschen nicht verstehen und frage mich, warum. Ich habe eine kleine Philosophie. Ich find alles herrlich und streite mich nie. Ich mach Komplimente, so viel ich nur kann. Und was ich mir denke, tja, na, das geht niemand was an. Besonders bei Frauen, da sag ich geschwind, sie werden immer jünger, je älter sie sind. Werden sie erst mal 50, so jung waren sie nie. Das ist meine kleine Philosophie. Ich habe eine kleine Philosophie. Ich finde alles herrlich und streite mich nie. Und sagt zu mir einer, ihr Film, der war schlecht, dann sage ich höchstens, es stimmt, sie haben recht. Doch weiß ich mir eines nicht ganz auszumalen, wie kann man für sowas noch Eintritt bezahlen? Ich selbst filme täglich, doch ich zahle nie. Das ist meine kleine Philosophie. Es hat im Leben alles seinen Anfang und seinen Schluss. Es kommt der Tag, wo man ganz still nach Hause gehen muss. Und klug ist der, der sagen kann, es war mir ein Genuss. Ich hatte eine kleine Philosophie. Ich fand alles herrlich und stritt mich fast nie. Und haben die Menschen mich noch so geplagt, ich habe ihnen niemals die Wahrheit gesagt. Und sollte mich Petrus im Himmel mal fragen, wie hast du dort unten denn das alles ertragen? Dann sage ich, Petrus, es gab nur ein Wie. Ich hatte eine kleine